17. Kapitel, gelesen von Scheikmar. Der Augenblick war kritisch, er harrte seines Helden. Und dieser kam, die Pelze, mit denen der von allen vergessenen Diakon Aphila bedeckt war, geriet in Bewegung. Sie fielen zu Boden und er selbst, barfuß, im kurz und engen Soldatenhemd, stürzte auf das Wesen los, das man noch jüngst für den Teufel gehalten hatte, und begann es heftig zu schütteln. »Zieh dich aus!« kommentierte er. »Zieh dich aus und zeig, wer du bist, oder ich reiße dir alle Saut deinem eigenen Fell vom Leibe!« Ein kurzer Moment, und der Teufel war verschwunden. An seiner Statt zeigte sich den erstaunten Augen des Diakons der frosterstarrte Kleinbürger Tanilka. Aphila riss ihn ans Fenster, steckte den Kopf durch die zerbrochene Scheibe hinaus und rief: »Ruhe, ihr Schafköpfe! Das ist Tanilka, der sich als Teufel verkleidet hatte. Schaut her!« Und der Diakon hob den blau gefrorenen Tanilka in die Höhe und warf zu gleicher Zeit seine Teufelsausrüstung Stück für Stück auf die Straße hinab. »Habt ihr seine Klauen und seine Hörner und den übrigen Kram? Und jetzt passt auf, ich will ihn verhören!« Und der Diakon drehte den Tanilka so herum, dass dieser ihm ins Gesicht sehen musste und fragte ihn mit ungeheuchelter Freundlichkeit: »Warum? Warum hast du dich so scheußlich verkleidet, du Narr?« »Vor Hunger«, flüsterte der Kleinbürger. Aphila rief es dem Volke zu und fuhr dann mit seiner gewaltigen Donnerstimme fort: »Und jetzt, ihr braven Christenleute, begebt euch nach Hause, denn wenn die hohe Obrigkeit wieder Mut fasst, lässt sie, was Gott verhüten möge, gleich schießen.« Lachend ging das Volk auseinander. Ende des 17. Kapitels, gelesen von Scheikmar.